WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, eine neue Woche und wir sind wieder da. Ihr seid auch da, das freut mich sehr. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir starten wie immer in eine Woche mit einer freien Themennacht. Also gerne könnt ihr anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin hat den schönen Namen Gertraud. 76, guten Morgen. Guten Morgen, Jo. Hallo Gertraud. Ja, grüß dich, Domian. Schön, dass du da bist. Über was reden wir? Was ist dein Thema? Ja, ganz schwierig. Ich bemühe mich jetzt nicht loszuheulen, weil mich das so belastet. Ja, ich habe einen 43-jährigen Sohn und der hat sich jetzt innerhalb von 3 Monaten wirklich so zusammengeschlagen und das letzte Mal vorletzte Woche Samstag hier in Berlin. Die anderen beiden Male war es noch in Dortmund. Ich habe zumal knapp 6 Wochen in Dortmund gelebt und ich habe jetzt also auch panische Angst vor ihm. Er hat mir gedroht, das nächste Mal schlage ich dich tot. Und ja. Der Sohn hat dich zusammengeschlagen? Ja. 3-mal? Ja, das erste Mal, als ich richtig schwer krank war und eigentlich ins Krankenhaus sollte und wir standen mitten im Umzug. Und ich war voller Wasser, weil meine eine Niere nicht mehr gearbeitet hat. Und ich habe noch gesagt zu meiner Tochter, du eigentlich, ich soll ins Krankenhaus, traust du dir das zu? Und dann hat sie gesagt, nee, ich fahre lieber nach Berlin. Dann hat sie meinen Hund und mich ins Auto gepackt und hat mich nach Berlin gefahren, weil ich bin ja eigentlich Berlinerin. Mhm. So, und da hat er, ist er schon auf mich losgegangen und hat das völlig ignoriert, dass ich kaum noch was machen konnte. Warum schlägt er dich denn zusammen? Er ist von Natur aus sehr jähzornig. Das hat er leider von seinem Vater. Ich war 15 Jahre mit einem jähzornigen Mann verheiratet. Und ich habe immer gehofft, weil er auch selber als Kind von ihm geschlagen wurde, dass er sich das immer vor Augen hält. Okay, was waren denn bei diesen 3 Male die Anlasse? Das erste Mal, weil ich das einfach nicht mehr gepackt habe, den Umzug so gut vorzubereiten, dass sie also wirklich nur noch, wenn er mit dem Umzugswagen aus Berlin nach Dortmund kommt, ich habe das zwar noch geschafft, alles so zu notdürftig zusammenzupacken und Zettel zu schreiben, was mit soll und was weg kann. Und dann bin ich immer wieder zusammengebrochen, weil ich schon voller Wasser war. Und dann habe ich das auch gesagt, ich sollte eigentlich heute Mittag schon ins Krankenhaus gehen. Und da ist er schon das erste Mal auf mich gekommen. Also im Klartext, du hattest das in seiner Sichtweise nicht ordentlich vorbereitet. Ja, und ich habe das aber ihm telefonisch schon gesagt gehabt. Philipp, sei nicht enttäuscht, aber ich packe das alles hier nicht mehr. Was heißt das denn, zusammenschlagen? Bleiben wir bei diesem einen Mal jetzt vor dem Umzug zunächst. Wie hat er dich zusammengeschlagen? Also ich lag auf dem Sofa, lag auf dem Rücken und kriegte kaum noch Luft. Und da hat er mich hochgezogen, mit an beiden Armen hochgezogen und hat mich ganz doll geschüttelt. Aber so richtig, dass mein Kopf nur noch hin und her flog und hat mir auch noch eine gescheuert und da ist mir dann die Luft weggeblieben. Ich weiß eigentlich gar nichts mehr weiter. Und bist du dann ohnmächtig geworden? Ich glaube, ich war auch wirklich kurz mal weg, ja. War denn jemand da noch im Zimmer oder was in der Nähe? Das, was ich nicht verstehe, ich bin ziemlich sicher. Also wer auf jeden Fall da war, ob jetzt in der Wohnung oder ob er die Gelegenheit genutzt hat, dass gerade mal keiner in dem Zimmer war, das kann durchaus sein. Weil die meisten hatten schon angefangen, die Umzugskartons vollzupacken und. Aber es hat sich niemand gemeldet, der das gesehen hat. Nein. Wie ging das denn danach weiter? Wie hat er sich denn unmittelbar danach dann dir gegenüber verhalten? Der Umzug musste ja vonstatten gehen. Ja, also meine Tochter hatte mich dann, wie gesagt, mit dem Hund zusammen hier nach Berlin gefahren, in das Haus, das uns ja gehört. Und hier bin ich dann total zusammengebrochen und kam ins Krankenhaus. Und als ich wieder entlassen wurde und klar war, dass ich also sofort auch in die Reha muss, ist er wieder auf mich losgegangen. Und da hat er mich richtig auch zusammengeschlagen. Was hat er beim zweiten Mal? Gehen wir jetzt mal zum zweiten Mal. Warum hat er dich da geschlagen? Es hat ihn einfach wahnsinnig geärgert, dass ich nicht nach dem Krankenhaus sofort wieder in meine kleine Wohnung, ich bin am 1. November ja danach in so ein kleines Dörfchen im Havelland gezogen, wirklich wunderschön. Ich bin ja selber unglücklich, dass ich da nicht lebe. Ich habe die Wohnung, wie gesagt, 1. November, wenn es hochkommt, habe ich da 3 Wochen in der Wohnung gelebt. Und das. Okay, weil Und das hat ihn also warnt. Er behauptet also immer, das würde alles ihm gehören, was ja nicht stimmt. Das gehört ja wirklich eigentlich noch alles mir. Ich habe ihm noch nichts überschrieben. Okay, was hat er da gemacht? Wie hat er dich da zusammen... Da hat er mich auch schon so geschlagen, so wie am letzten Samstag. Und da hat er mich auch wirklich so zusammengeschlagen. Ich habe nur noch die Arme über meinen Kopf gehalten. Und irgendwann hat mich dann nur noch mitgekriegt, dass er die Tür hinter sich zugeknallt hat und verschwand. Wieder war kein Zeuge dabei. Nein, das war natürlich kein Zeuge dabei. Dritte Mal. Und wenn hier jemand im Haus gewesen wäre, eigentlich hätte es jemand hören, die stehen ja zu ihm. Die haben ja alle Schiss, dass das Haus verkauft wird und sie dann hier aus dem Haus raus müssen. Und das dritte Mal? Das dritte Mal, jetzt war es am Sonntag vor 8 Tagen. Und das war dann wirklich das war wirklich so schlimm. Mir tut immer noch meine ganze linke Rippenseite weh. Ich kann immer nur ein paar Meter laufen, dann kriege ich Wohin hat er dich beim dritten Mal geschlagen? Beim dritten Mal hat er erst am Kopf, einmal so rechts, links. Und dann ist er eben wirklich mit einem vollen Faustschlag mir voll in die unter das Herz, also in die Rippen reingehauen und da ist mir die Luft auch weggeblieben. Ich weiß gar nicht, wie. Und auch beim dritten Mal wart ihr alleine? Natürlich war kein Mensch da. Dieses Haus gehört ihm? Nein, das gehört meinem Bruder und mir. Und wir haben das so geteilt, dass die obere Etage, die vermietet ist, mein Bruder die Miete bekommt. Mhm. Und die untere Etage, die er bewohnt, da zahlt er dann für mich die Miete da in der kleinen Wohnung. Aber das ist so minimal. Das ist, ich zahle mal gerade 260 Euro für die ganze Wohnung. Okay. Und er hat hier eine riesen Wohnung im Haus. Ja, der Kerl, sage ich jetzt schon mal despektierlich, ist 43 Jahre alt. Ja. Hat er dich früher auch schon geschlagen? Also als Kind hat er oft Jähzornsanfälle gekriegt, aber da hatte er natürlich noch die schlimmen Erinnerungen von seinem Vater, der ihm ja wirklich manchmal eine Ohrfeige verpasst hat. Da haben wir beide mal in der Küche dann eingesperrt, seinen Vater, und dann hat er noch die Tür zertreten. Und da hat er mal zu mir, gesagt, das ist nicht mein Vater, das ist mein biologischer Vater, mit dem möchte ich nie was zu tun haben. Aber ich weiß jetzt nicht, wie der Kontakt zur Zeit ist. Ich meine, der ist ja auch hier in Berlin. Hat er dich früher geschlagen? Mein geschiedener Mann hat mich furchtbar... Nein, hat der Sohn dich früher geschlagen? Als Kind ist er manchmal so auf den Schoß gegangen. Aber dagegen, dann sind ja viele Jahrzehnte vergangen. Ja, also als Kind war das halt so, wenn er mal so richtig schlimme Wutanfälle kriegte, dann habe ich ihn einfach aus dem Haus rausgeschmissen, im Garten, Tür zu abgeschlossen, und dann hat er sich da im Garten ausgetobt. Okay, nochmal die Frage, hat er dich seit seiner Kindheit bis jetzt auch geschlagen? Richtig doll, so wie jetzt zum Schluss, nie. Aber immer mal wieder mit Drohungen, ne? Also auf mich losgegangen, mir die Faust gezeigt und mich richtig böse angeguckt. So, Gertrud. Der hat mir immer Angst gemacht und ich bin auch feige. Ich gebe zu, ich hätte mich nicht wehren können. Ich bin fassungslos, was du mir da erzählst. Und ich finde, ich finde, dass der angezeigt gehört. Ich habe ihn ja nicht angezeigt. Ich sollte ihn anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Ja. Die Polizei hat darauf verstanden. Moment. Wo der Brief abgeblieben ist. Langsam. Eins nach dem anderen. Das heißt, du hast Anzeige erstattet. Und du warst in Kontakt mit der Polizei zumindest. Waren an dem Mittwochabend ja da. Ja. Die waren da, ne? Also ich habe ja dann die 110 und die waren auch ganz schnell hier. Ja. Und bis die hier waren, habe ich das gerade noch geschafft, hier unten aus dem Suttering ins Parterre zu gehen und zu sehen, dass die kommen, und er ist in der Zwischenzeit... Was ist dann aus diesem Polizeibesuch... Das weiß ich eben nicht. Der Brief ist spurlos verschwunden. Der müsste schon längst da sein. Das Protokoll. Und ich weiß nicht, was ich denen gesagt habe. Ich weiß auch nicht, ob ich gesagt habe, ich zeige jetzt meinen Sohn wegen gefährlicher Körperverletzung. Also du weißt nicht, ob du ihn angezeigt hast, ob du ihn nicht angezeigt hast. Ich weiß gar nichts mehr. Wende dich doch nochmal an die Polizei. Ja. Also die waren ja noch einmal hier und haben mich zumindest beraten. Na gut, aber du kannst ja morgen da hingehen. Du weißt ja, geh zu deiner Polizeidienststelle, erzähl den Fall, die werden den aktenkundig haben. Ja, müssen sie, ja. Und wie ist dann weiter? Was sagt denn deine Tochter dazu? Wissen das alle, glaube ich, gar nicht. Wieso erzählst du das deiner Tochter nicht? Nein. Also ich habe ja zwei Töchter, eine, die in Amerika lebt, die Ellen, und die jetzt im Sommer auch hier nach Berlin kommen will. Okay, aber es gibt eine Tochter andere auch. Die in Dortmund wohnt, die weiß das mit Sicherheit nicht. Mit Sicherheit nicht. Ja, aber warum weiß sie? Moment, wieso sagst du das denn nicht? Das macht doch auch wieder böses Blut. Na, aber höre mal, entschuldige mal. Da schlägt der eigene Sohn die Mutter zusammen und du sagst es nicht deinem anderen Kind, deiner Tochter? Ich glaube, das will sie auch gar nicht wissen. Die ist froh, dass sie jetzt endlich wieder glücklich, in einer glücklichen Beziehung ist. Ja, aber das ist doch alles völlig egal, ob sie es wissen will oder nicht wissen will. Natürlich muss das offengelegt werden, auch deinen anderen Verwandten gegenüber. Also mein Bruder will das gar nicht wissen. Der hat mir ganz klar gesagt, der ist ja hier Mitbesitzer des Hauses. Und da ging es halt hier um eine Sache, die mal bezahlt werden müsste. Und ich ganz klar gesagt habe, also hallo von meiner kleinen Rente. Dafür haben wir schließlich immer ein Hauskonto gehabt. Und da hat er schon gesagt, er kümmert. Ich habe ihm das auch gesagt, dass der Philipp mich halt zusammengeschlagen hat. Und da hat er gesagt, da mischt er sich nicht ein. Unfassbar, also, unfassbar. Also ich finde, du hast die Pflicht, es deinen anderen Kindern, den beiden Mädchen auf jeden Fall zu sagen. Ja, also der Ellen werde ich es auf jeden Fall mal mitteilen, die in Amerika lebt, und die wäre bestimmt entsetzt. Ja. Weil wir beide haben so immer abgelehnt, Brutalität und auch sie. Man darf da gar nicht so viele Worte machen, Gertrud. Ich bin da so entsetzt drüber, was da passiert ist. Oh, hör auf. Das passt auch so gar nicht in meinen. Ja. Das heißt, ich bin selber genau das Gegenteil. Ich konnte nie meine Kinder wirklich richtig strafen. Wenn ich dem Philipp mal eine geknallt habe, so ja, auf dem Po, dann sagt er selber noch hinterher, die hat das ja wieder mal mehr wehgetan als mir. So, jetzt rate ich dir, dass du morgen zur Polizei gehst und mal abklärst, was da nun gemacht wird, ob da eine Anzeige vorliegt, ob du in der Aufregung eine Anzeige erstattet hast und welche Aussagen du gemacht hast und so weiter, wie das weitergeht. Ich rate dir dringend, eine Anzeige zu erstatten und das Ganze richtig wirklich aufkochen zu lassen jetzt. Ja. Damit er endlich mal kapiert, was er da tut. Naja, er erpresst mich, ne? Er will, dass ich das Haus jetzt auf ihn überschreibe. Gut, das können wir jetzt nicht weiter. Aber auf jeden Fall darf das nicht sein. Hm. Jetzt wirst du von meiner Psychologin, der Heike, zurückgerufen. Denn du bist ja auch völlig außen. Ich bin so am Ende. Ja, du bist ja am Ende. Ja. Das kann ich ja sehr gut verstehen. Das kann jeder verstehen. Dass du eine psychologische Unterstützung bekommst. Aber da, ich finde, wie gesagt, er muss auch wirklich jetzt eine Anzeige an den Hals bekommen. Gibt es andere? Aber dann hat er einen Schlüssel und kann hier rein und kann mich umbringen. Ja. Das macht er. Nur mal langsam. Gertrud, jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst von der Heike zurückgerufen. Toi, toi, toi. Und alles Gute wünsche ich dir. Erstmal vielen Dank, Thomas. Sehr gerne, Gertrud. Tschüss. Ja. Ciao. Gertraud, jetzt habe ich im Eifer des Gefechts den Namen falsch ausgesprochen. Entschuldigung, Gertraud, 76. Hier ist Matthias, 35. Guten Morgen, Matthias. Hallo Jürgen, guten Morgen. Hallo Matthias. Ich bin auch fassungslos, was ich jetzt da gerade gehört habe, die Geschichte. Unfassbar. Wahnsinn. Unfassbar. Wahnsinn. Und ich verstehe auch nicht, dass sie das ihrer Tochter nicht erzählt. Also. Ja, also wirklich. Reden wir jetzt über dein Thema. Weswegen hast du angerufen, Matthias? Also ich habe letzte Woche anzurufen zu der Themensendung Käufliche Liebe. Ja. Und zwar bei mir ist es so, ich habe über so eine Dating-App eine Prostituierte kennengelernt. Mhm. Allerdings, die lebt noch in Thailand und arbeitet da als Callgirl, als Hotels eigentlich, Luxus-Callgirl. Und möchte aber nach Deutschland kommen, wird sie jetzt dann auch, hat sie mal gesagt. Die wird jetzt dann ein Visum bekommen und über Spanien wahrscheinlich einreisen in den nächsten 3-4 Wochen, so einen Dreh rum. Mhm. Und wird dann da hier als Prostituierte arbeiten, bis sie ihre Agentur bezahlt hat. Also die muss 18.000 Euro, hat sie mir gesagt, muss sie bezahlen. Dann ist sie ausgelöst und kann ein neues Leben anfangen. Und das möchte sie halt. Und sie will erstmal in Spanien arbeiten. Also über Spanien will sie einreisen. Da bekommt sie ein Visum und dann will sie über Spanien nach Deutschland einreisen. Ach so. Wie lange kennt ihr euch jetzt? Kennen in Anführungszeichen? Kennen in Anführungsstrichen so 8 bis 10 Wochen, kann man sagen. Ach so, ja. So frisch. Ganz frisch, ja. Skypt ihr miteinander? Chattet ihr? Telefoniert ihr? Was macht ihr? Ja, genau. Wir skypen, wir chatten und sind so im Kontakt. Ich habe halt schon ein paar Sachen über sie erfahren. Ihre Mutter ist gestorben, der Vater ist schon ziemlich alt. Ja. Den unterstützt sie auch nur ein bisschen. Sie war schon 2 Jahre in Südafrika, wo sie mal im Ausland versucht hat, Fuß zu fassen. Musst du diese Telefonate, diese Skype-Sessions, musst du die zahlen? Nee, das ist wirklich alles ganz normaler Kontakt über WhatsApp, über Skype. Alles kostenlos und sie hat mir auch noch nie um Geld angebeten oder so. Hast du sie denn als Prostituierte kennengelernt am Anfang oder einfach so? Und hast hinterher erfahren, dass sie Prostituierte ist? Einfach so. Also das über diese App, da kann man den Standort frei wählen und ich habe mich da wirklich schon für ganze Welt, Amerika, Südamerika und so weiter, weil ich einfach auf der Suche nach Unterhaltung bin, um ein bisschen mein Englisch aufzubessern. Mhm. Und so bin ich eben auf sie gestoßen, habe sie dann angeschrieben, sie hat geantwortet und dann hat sie auch relativ schnell gesagt, wo es dann darum ging, was arbeitest du, dass sie als Hostess arbeitet. Verstehe. Und das ist seit 5 Jahren mittlerweile. Jetzt hast du mir die Geschichte so weit erzählt. Jetzt lass mich mal raten, wie es weitergeht. Ich vermute, dass sie gerne von dir Geld haben möchte, damit sie diese 18.000 Euro bezahlen kann. Nee. Aber sie möchte, dass du sie betreust hier, oder was? Nee, also sie hat mich nie nach Geld Geld gebeten. Sie hat immer gesagt, sie kommt her und ich habe ihr meine Hilfe angeboten, weil sie spricht überhaupt kein Deutsch und dann nur so. Was beinhaltet deine Hilfe denn? Also zum Beispiel, ich habe jetzt ein kleines bisschen einen Deutschkurs, wo man einfach so ein Deutsch übt, damit sie so ein paar Grundsätze wenigstens kann. Und dann, sie hat mich jetzt gefragt, wo sie denn am besten arbeiten könnte, in welcher Stadt, wo denn die nächstgrößere Stadt in meinem Umfeld ist und so weiter. Und okay, wie willst du dich jetzt weiter verhalten? Ja, so weit wie möglich würde ich ihr gern helfen, wenn sie Probleme hat. Und ich würde mich ja gerne mit ihr treffen und ich habe ja auch gesagt, Ich kann nicht sofort sagen, heirate mich und fertig, es geht ja nicht. Die Illusion hat sie ja nicht, den Eindruck habe ich nicht. Aber ich weiß ja nicht, ob sie mir was vorspielt. Das ist so mein Problem. Mhm. Und ich würde mich gerne mit adressen, würde sie gerne näher kennenlernen. Und wenn das sich wirklich, also nach allem, was ich bisher weiß, ist sie wirklich ein nettes Mädchen oder eine nette Frau. Mhm. Und ja. Matthias, hier soll man gleich mal Stopp sagen. Du hast 8 Wochen mit dieser Frau Chat beziehungsweise Skype-Kontakt in einer Sprache, die nicht eure Muttersprache ist. Mhm. Da kann man noch nicht so viel sagen über einen Menschen. Das ja, klar, wollen wir erstmal festhalten. Ne, halten wir einfach ganz einfach mal fest, um nicht zu euphorisch zu werden. Mhm. Jetzt ist dir ja völlig klar, vielleicht ist das wirklich eine Strategie, dass sie dich jetzt so allmählich umgarnen will. Sie wäre mit der Tür ins Haus gefallen, wenn sie jetzt vielleicht schon gesagt hätte, ich will Geld von dir. Ja, richtig, aber klar. Sie will ja herkommen, vielleicht ergibt sich dann eine Hilfestellung hier in Deutschland und plötzlich ist eine persönliche Beziehung aufgebaut und dann braucht sie 2.000 Euro, 4.000 Euro, 5.000 Euro und dann stehst du da. Ja, genau. Das ist mein Problem. Da bin ich halt eigentlich auch im Grübeln. Meint es ernst, meint es nicht ernst? Ich wäre, ohne jetzt Vorurteile schüren zu wollen, mega skeptisch an deiner Stelle. Mhm. Mega skeptisch. Mich würde das nur überzeugen, wenn die über einen langen Zeitraum von 1-2 Jahren kein Geld von dir haben würde wollen, wenn sie dich nicht heiraten würde wollen und einfach ihr Ding macht, dann würde ich es glauben. So wäre ich super skeptisch. Ja, also ich habe auch nie gesagt, dass ich sie finanziell unterstützen werde. Ich habe ja so halt die Hilfe angeboten, sprachlich, oder wenn sie halt irgendwie mal. Aber was machst du? Wenn sie hier ist und wenn sie dich bezirzt und wenn sie dann mit treuen Augen gesagt, ich brauche dringend 4.000-5.000 Euro, was dann? Gute Frage. Ich meine, das Gute ist, es gibt nur eine räumliche Distanz zwischen uns. Sie lebt ja nicht, also ich lebe jetzt nicht selber in einer größeren Stadt. Es sind so ungefähr so 200 Kilometer, so 150 bis 200 Kilometer dann zwischen uns rein. Moment, du weißt doch noch gar nicht genau, wo sie hinkommt in Deutschland. Sie wird nach Stuttgart kommen. Hat sie Ach, gesagt. Das ist schon das, sicher. Das ist nach Stuttgart, ja. Na gut. Das wird sie kommen. Das ist keine große Entfernung. Also nee, ich wohne in Süddeutschland, wie gesagt, so 150 bis 200 Kilometer sind das ungefähr. Das ist nicht, nee, das ist nicht viel, das stimmt, ja. Das ist nicht viel. Matthias. Ich habe so ein schlechtes Gefühl. Kann ich dir gar nicht sagen, wie schlecht. Mhm. Ja. Nicht umsonst, weil ich auch in dieser Sendung schon so viele Geschichten dieser Art gehört habe, wo die Männer Dinge dann getan haben, wo ich hinterher gesagt habe, wie blöd muss man sein, um sich auf sowas einzulassen. Naja, und dann kommt natürlich immer schon die Sache, Liebe macht blind und man glaubt dann, weil man verliebt ist und so weiter, das kann man ja auch niemandem wirklich zum Vorwurf machen. Deshalb gilt es ja frühzeitig, sich die Augen zu öffnen, was man da eventuell, auf was man sich da einlässt. Du kannst dich auf den Kontakt einlassen, aber mit der klaren Prämisse, kein Geld, keine Heirat. Ja, mal gucken, wie es sich denn. Das habe ich mir felsenfest vorgenommen. Also wenn, ich habe ja da wirklich klar gesagt, wir müssen uns mal kennenlernen. Man muss sich halt quasi beschnuppern, in Anführungsstrichen, schauen, ob es wirklich passt und dann mal sehen, ob sich wirklich was entwickelt. Aber schön lange sehen, ob sich was entwickelt. Ne? Schön lange. Am besten erst, wenn sie ihre 18.000 Euro wie auch immer abbezahlt hat. Ja, also das hat sie auch gesagt. Wenn sie die 18.000 Euro bezahlt hat, dann können wir zusammen sein. So war also so jetzt die grobe Aussage. Matthias. Aber was da halt kommt. Ja. Sei bloß vorsichtig. Mhm. Ich habe so ein bisschen Sorge. Du wirkst sehr sympathisch und du wirkst. Danke. Ja, aber du wirkst auch ein bisschen sensibel, weicher Typ. Kann das sein? Ja, ich habe nicht so ein Helfer-Syndrom, ich weiß nicht. Ja, siehst du, das höre ich schon. Und deshalb habe ich Sorge, dass du da nicht deine klaren Linien ziehen kannst. Dass die dich ganz schön einspinnen wird können. Und irgendwann kannst du dich nicht mehr wehren. Mehr als warnen kann man als Außenstehender dich nicht. Du bist ein erwachsener Mann von 35 Jahren, du musst es selbst wissen. Was machst denn du vom Beruf? Ich arbeite im öffentlichen Dienst in der Verwaltung. Deswegen kenne ich halt die rechtliche Hintergrund ein bisschen, dann was auf sie zukommen könnte. Sehr gut. Weil normalerweise wäre es ja illegal in Deutschland, ab einem gewissen Zeitraum, auf jeden Fall, Zeitpunkt. Ja. Matthias, mehr kann ich nicht sagen. Ja, das hätte man schon weitergeholt. Ja, bitte, sei vorsichtig. Die Liebe sei dir gegönnt, wenn es irgendwann klappen sollte. Aber wie gesagt, Vorsicht. Ich fahre auf jeden Fall langsam und bemühe mich, ja, was soll man denn sagen, aber ich werde nichts überstürzt, das sei mir felsenfest vorgenommen. Sehr gut, dann wünsche ich dir viel Glück. Danke, Jürgen. Tschüss, Matthias. Und danke noch für die tolle Sendung, die du machst. Dankeschön, sehr nett von dir. Tschüss, ciao. Tschüss, tschüss. 0800 220 50 50, so könnt ihr uns erreichen, freie Themennacht heute, oder mailen domian@wdr.de. Unbedingt eure Telefonnummer mit in die Mail reinschreiben und nicht zu lang mailen, damit die Kollegen relativ flott alles durchschauen können und euch dann gegebenenfalls zurückrufen können. Hier ist Boris. Boris ist 43. Hallo, hey. Boris. Hallo, guten Abend. Ja, guten Abend, Boris. Über was reden wir? Oh, ich habe Probleme. Erzähl. Ich kann mich nicht benehmen. Ach. Du benimmst dich also öfter daneben? Das sehr oft. Also ich habe... Wie denn? Was machst du? Ich verprügel ausländische Mitbürger. Oh, da hört ja Spaß und das Lachen auf. Richtig. Du verprügelst ausländische Mitbürger? Ich war darum sogar schon in Haft. Hast du eine Latte ab? Was habe ich? Hast du eine Latte ab? Bist du bescheuert? Warum machst du sowas? Ja, das ist... Ja, nur, ich war mal verheiratet, hatte eine Frau und dann, ich war früher oft normal, wir hatten ein Haus in, und dann kam ich nach Hause und dann war ein Ausländer da, den habe ich Maß genommen. Gut, deine Frau ist mit einem Ausländer fremdgegangen. Richtig. Und deshalb verprügelst du jetzt alle Ausländer, weil alle... Nein, damit fing das an. Damit verprügel ich ja nicht alle Ausländer, aber das ging ja so weiter. Denn meine Tochter ist heute 17, die hat einen ausländischen Freund, gab auch Probleme, habe ich ihn auch verprügelt. Was für ein Problem gab es denn da mit der Tochter? Der wollte Sachen machen mit meiner Tochter, die macht man nicht mit einem Kind. Wie alt ist denn das Kind? 16. Aha. Und was wollte der machen mit der 16-jährigen Tochter? Sex. Aha. Und wie alt war er? 27. Mhm. Wollte sie denn Sex mit ihm machen? Scheinbar ja. Gut, dann jetzt ist das ja ihr Ding. Musst du nicht dazwischen funken. Hey, das ist meine Tochter. Ja, und? Sie ist 16 Jahre alt. Aber nicht erwachsen. Nee, aber mit 16 kann man das schon selbst bestimmen. Nee. Doch, oh ja, so sind die Gesetze. Das ist aber meine Tochter. Ist doch völlig wurscht. Deine Tochter ist ein eigenständiger Mensch und nicht dein Eigentum. Okay. Aber mit 16 ist man doch nicht erwachsen. Erwachsen noch nicht, aber man hat schon viele Rechte in diesem Staat, Gott sei Dank. Was hast du denn da mit diesem Mann gemacht? Du hast ihn verprügelt, ja. Wie, was hast du genau gemacht? Wie, was habe ich genau gemacht? Naja, wie hast du ihn verprügelt? Richtig. Mit den Händen, mit dem Gummiknüppel? Mit Hände, Füße, Kopf, alles. War er verletzt? Dolle. Was heißt dolle? Er war im Krankenhaus. Wie schwer war er verletzt? Der war lange im Krankenhaus, der war über 4 Wochen im Krankenhaus. Und was ist dann hinterher aus dem Mann geworden? Das weiß ich nicht. Das weiß ich bis heute nicht. Bist du angezeigt worden von dem Jawohl. Mann? Jawohl. Was ist daraus geworden? Eine Haftstrafe. Oh, guck mal an. Eine Haftstrafe sogar. Ja. Wie lange warst du im Knast? 4 Jahre, 8 Monate. 4 Jahre? Und 8 Monate? Ja. Wegen dieser einen Sache? Nein, wegen 2 Sachen. Die haben ja dann alles zusammen gemacht. Das schimpft sich Strafzusammenschluss. Ich verstehe. Weil der Partner von meiner Ex-Frau war auch ein Ausländer. Das habe ich gerade schon gehört, ja. Den habe ich ja auch verprügelt. Wie schwer war der denn verletzt? Der war auch 2 Monate im Krankenhaus. Also du hast den fast totgeschlagen? Ja. Wie viel Ausländer hast du denn danach, nachdem du dann aus dem Knast wieder rausgekommen bist, nochmal verprügelt? Wie viele? 6, 7. Und was war da der Anlass? Ja, das ist mein Problem, das weiß ich nicht. Eigentlich gab es keinen Anlass. Ich mag die einfach nicht. Wer sind denn die? Was sind denn für dich Ausländer? Ich bin jetzt vor Wolfenbüttel gewesen, bin ich wieder nach Braunschweig gezogen und dann, als ich in Braunschweig kam auf dem Bullweg, dann kam ein Türke zu mir an und wollte mich volllabern. Dann habe ich nur gesagt, Kanacke, mach dich weg, und schon gab es Streit, habe ich ihn verprügelt. Weil, ich weiß nicht. Jetzt hast du so viele verprügelt danach schon wieder. Gibt es schon wieder eine Anzeige? 2. Aber Boris, ich habe zurzeit 2 offene Verfahren. Was denkst du denn über dich selbst, was mit dir los ist? Weiß ich nicht. Denkst du kritisch über dich? Also, denkst du schlecht über dich, dass ja, da irgendwas nicht stimmt? Ja, weil es können ja nicht alle Ausländer schuld sein, bloß weil ich, das geht ja gar nicht. Ja, das sehe ich auch so. Warum rastest du so aus? Genau, und das war, ich habe mich überhaupt nicht im Griff. Als du 4 Jahre im Knast warst, bist du dann nicht psychologisch betreut worden? Nein. Das verstehe ich zum Beispiel jetzt überhaupt nicht. Eigentlich hätte man dir das verpassen müssen, eine gute, intensive Therapie. Ich hatte ja in der JVA auch Probleme. Ich habe mich da ja auch oft geprügelt mit Ausländern. Und dann, ich hatte oft Einschluss. Bei uns hieß das Einschluss. Mhm. Ich durfte nicht raus. Mhm. Und dann irgendwann kam die Haftentlassung. Dir ist klar, dass du jetzt schon mehrmals einen Menschen fast getötet hättest? Ja, klar. Und mit dieser Gewissenslast würdest du dann leben müssen? Ja, und was soll ich jetzt machen? Denn, ganz ehrlich, wenn jetzt so eine Moselutte kommt, ich könnte sofort loslegen. Wie geht es denn jetzt weiter? Du hast die Anzeigen am Laufen. Wann ist eine Verhandlung? Weißt du irgendwas? Das weiß ich noch nicht. Das heißt, ich habe noch keine Post von der Staatsanwaltschaft. Das heißt, du bist ein Sicherheitsrisiko in unserer Gemeinschaft. Ja, bist du. Findest du das? Ja, finde ich schon. Na gut, du sagst es ja selbst. Du sagst es ja selbst, dass du nicht weißt, was mit dir los ist. Wenn dir jemand über den Weg läuft, der dich vielleicht ein bisschen schräg anguckt, schlägst du zu. Eigentlich müsste man dich aus dem Verkehr ziehen. Sofort. Finde ich. Damit du kein Unheil anrichtest. Wie lange soll das so gehen? Also weißt du, bei allem Schlimmen, was du getan hast, rechne ich dir erstmal an, dass du hier anrufst. Das rechne ich dir wirklich an. In irgendeiner Form ist es auch ein Notruf. Ich will dich nicht schönreden, um Gottes Willen. Nein, das will ich nicht. Aber ich sehe das so. Das heißt, du gehörst ordentlich nochmal bestraft und du musst ordentlich psychologisch, psychiatrisch behandelt werden. Wie, ich gehöre nochmal bestraft? Ja, weil du ja nun Sachen verbrochen hast. Du hast ja Menschen zusammengeschlagen. Das heißt, dafür muss man bestraft werden. Da gibt es ja keine Begründung für. Ich hoffe, das siehst du ein. Na, natürlich, dafür werde ich auch noch verurteilt, schätze so, ich. Genau. Aber parallel, die Verurteilung allein reicht ja nicht aus. Parallel dazu musst du eine gute psychologisch-psychiatrische Behandlung haben. Und das ist mir ein Rätsel, dass man dir das noch nie angeraten hat oder sich mit dir beschäftigt hat. Boris, ich habe hier im Hintergrund eine Psychologin sitzen, das weißt du vielleicht. Für mich hört sich da an, ich brauche einen Psychiater? Aber, ja. Absolut, definitiv. Findest du das nicht? Eigentlich nicht. Na, aber eigentlich schon, weil du hast ja zu mir gerade gesagt, du weißt selbst nicht, was mit dir los ist. Ja, ich weiß schon, dass Ausländer mir mein Leben kaputt gemacht haben und ich denen das gern heimzahlen würde. Okay, aber gerade hast du gesagt, dass es ja eigentlich Unsinn ist, weil du einmal von einem Ausländer enttäuscht worden bist, dass du nur alle Ausländer zusammenschlägst. Hast du gerade gesagt? Ja, klar. So. Weißt du, wenn man Herr seiner selbst ist, dann braucht man keinen Psychiater. Aber du bist nicht Herr deiner selbst. Wie sieht das denn aus? Hast du noch Umfeld? Ja. Wer hast du? Ja, wenig. Gibt es noch Eltern, Bruder oder hast du einen Partner? Ich habe eine Mutter, aber die will mit mir nichts mehr zu tun haben. Kann ich verstehen. Wenn ich deine, schon lange nicht mehr. Ja, wenn ich deine Mutter wäre, dann glaube ich, hätte ich auch die Schnauze voll. Ich habe meiner Mutter noch nie im Leben was getan. Ja, doch, du hast deiner Mutter viel Schande gebracht, indem du das angerichtet hast, was du angerichtet hast. Wenn deine Mutter wird sich dafür schämen, dass ihr Sohn sowas macht. Dass ihr Sohn fast ein Mörder ist. Kannst du das nicht verstehen? Doch, na klar. Hast du Kinder? Ja. Du hast Kinder? Ich habe zwei. Wie alt sind die? Meine Tochter Linda ist 21 und Marie ist 19. Zwei erwachsene junge Mädels. Ja, ich habe aber beide schon über 10 Jahre nicht mehr gesehen. Warum? Seitdem du das erste Mal im Knast warst. Seitdem ich sie erwischt habe mit meiner Ex-Frau. Das heißt, du hast so dein ganzes Leben um dich herum zerstörst du. Keinen Kontakt zur Mutter, keinen Kontakt zu Kindern. Mal ganz ehrlich, stell dir vor, du kommst von der Montage nach Hause und da ist ein neuer Mann. Ja, Boris. Das, du kommst, fährst das, nach Hause, kommst in dein Haus an, steht der vor dir. Ja, was soll ich machen? Na klar habe ich den weggelatscht. Was meinst du, wie vielen Männern so etwas passiert? Oder auch Frauen? Und deshalb wird man nicht so gewalttätig, wie du es bist. Dass du enttäuscht bist und wütend, ist ja völlig klar. Hast du eigentlich bei der Einstellung auch Kontakt zur rechten Szene? Nein. Nee. Also Nazi-Szene, kein Kontakt? Nee. Das ja, nicht viel. Nicht viel? Was heißt das? Ja, ich kenne Nazis. Wie gut kennst du die? Na, nicht so gut. Man sieht sich, sagt guten Tag, ja. Also ich bin kein Nazi. Das ist bei dir begründet durch die persönlichen Erfahrungen? Ja. Also ich bin jetzt nicht, dass ich jetzt direkt losgehe, so jetzt. Mhm. So, Boris. Das fing an, ganz ehrlich, der hat mir mein Leben weggenommen. Ja, das habe ich alles verstanden. Aber da müssen wir gar nicht weiter drüber reden. Du hast ja fast auch einigen Menschen das Leben weggenommen. Bist du ein Vorbild für deine Kinder, für deine Töchter? Ein Scheißvorbild bist du. Ich weiß nicht, ich habe mit beiden seit über 10 Jahren keinen Kontakt mehr. Ja, frag dich mal warum. Ich kann mir schon ahnen, warum die mit dir keinen Kontakt haben wollen. Das ist doch alles schlimm. Du stehst doch vor den Trümmern deines Lebens, wenn du so weitermachst. Jetzt stehst du schon vor den Trümmern. Ja, stehe ich. Ja. Ja, so, du bist aber erst 43 Jahre alt. Bemühe dich doch mal jetzt, ab jetzt ein anständiger Mensch zu werden. Wie kann ich es machen? Indem du erstmal deine Haftstrafe absitzt, die du wahrscheinlich bekommen wirst. Und indem du dich auch auf eine psychiatrische Behandlung einlässt. Ja, wie kann ich es denn besser machen? Bitte? Wie kann ich es denn in Zukunft besser machen? Das wirst du alles lernen in einer solchen Behandlung. Das kann ich dir jetzt mit 3 Sätzen nicht sagen. Aber dafür muss man zu seiner Behandlung gehen. Zum Beispiel, ich würde gern meine Kinder wiedersehen. Eins nach dem anderen. Beweise erstmal, dass du auf dem richtigen Weg bist. Im Moment bist du noch nicht auf dem richtigen Weg. Überhaupt noch nicht. Vielleicht ist dieser Anruf der erste ganz kleine Millimeterschritt in die richtige Richtung. Vielleicht. Jetzt ist meine Frage. Bitte. Wie komme ich auf den richtigen Weg? Boris, ich habe es gerade gesagt. Indem du bereit bist und auch Alarm schlägst den Behörden gegenüber, dass du dringend psychiatrische Hilfe brauchst. Und dann wirst du psychiatrisch behandelt, psychologisch. Zu wem muss ich denn da gehen? Wer hilft mir denn da? Das erklären wir dir jetzt gleich alles im Hintergrund. Alles klar. Aber du würdest das machen. Ja, klar würde ich das machen. Gut, das ist ein Wort. Das ist ein Wort, Boris. Ehrlich, ich will meine Tochter wiedersehen. Gut, das ist ein gutes Ziel. Jetzt bitte ich dich aufzulegen. Du wirst von meiner Psychologin, die wird dir genau erklären, was du machen kannst. Ja. Wirst du zurückgerufen. Ja. Dann habt ihr auch Zeit im Hintergrund, das zu beraten. Alles klar, so, mach ich. Und ich wünsche dir wirklich alles Gute dafür. Dankeschön. Viel Glück. Dankeschön. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. 1:34 Uhr. 1:34 Uhr. Unser Thema Mittwoch heißt, das hat mir das Leben gerettet. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die schon mal in großer Lebensgefahr waren und dann aber gerettet wurden. Vielleicht durch eine Organspende, vielleicht durch einen sehr mutigen Menschen. der irgendwie dazwischengegangen ist, euch das Leben gerettet hat. Vielleicht hat euch eine spezielle Heilmethode gerettet. Vielleicht hat euch ein Arzt durch sein beherztes Vorgehen gerettet. Vielleicht hat euch aber auch der Glauben an Gott gerettet. Vielleicht hat euch der Glauben an Gott das Leben gerettet. Oder unter Umständen hat euch jemand von der Selbsttötung abgehalten und im Nachhinein seid ihr dieser Person sehr dankbar. Das hat mir das Leben gerettet. Darüber möchte ich gerne mit euch sprechen. Und wenn ihr euch anmelden möchtet, wollt, dann macht das bitte unter domian@wdr.de oder meldet euch am Mittwoch vor der Sendung oder während der Sendung. Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Das hat mir das Leben gerettet. So, weiter mit der freien Themennacht. Jetzt heute hier am Montag. Und hier ist Nicole. Hallo Nicole. Hallo Domian. Ich freue mich, dass du da bist. Ich auch. Liebe Nicole, um was geht's bei dir? Ja, also ich habe große Probleme und zwar Gewissensprobleme. Und zwar ist es so, ich habe vor 23 Jahren meine Liebe des Lebens kennengelernt und wir haben uns dann aus den Augen verloren. Und zwischendurch habe ich dann geheiratet, habe eine Tochter bekommen. Stopp, die Liebe damals vor 23 Jahren. Ja. Wurde die eine Weile gelebt? Nein. Nein, gar nicht? Nein, also wir haben uns ein paar Mal getroffen, aber das war so ein intensives Gefühl, dass ich gesagt habe, das ist der Mann, den du mal heiraten möchtest oder mit dem du zusammen sein möchtest. Und warum ist das dann nicht dazu gekommen? Ja, der wurde dann, wir waren damals im Einzelhandel tätig und er war Geschäftsführer und er wurde dann ein paar Mal versetzt und dann haben wir uns nicht mal wieder getroffen. Ja, aber hör mal, eine Versetzung bremst doch keine große Liebe. Ja, aber es war wahrscheinlich auch so, dass er noch, noch eine andere Liebe hatte. Aber vielleicht so, die Liebe war nicht so intensiv, dass er vielleicht, also meine Liebe jetzt zu ihm. Ich verstehe, genau. Achso, deine Liebe war größer zu ihm als seine zu dir? Genau, so würde ich sagen. Mhm. Okay, also es ist gar nichts passiert damals? Nee, außer so zweimal treffen und ein bisschen kennenlernen, nicht mehr, nee. Kein Kuscheln, kein Sex? Doch, Kuscheln, ja. Kuscheln, ja. Okay, ein bisschen gekuschelt. Vor 23 Jahren, erzähl weiter. Ja, und dann habe ich, wie gesagt, zwischendurch geheiratet und war aber auch nicht so sehr glücklich in meiner Ehe, weil es auch viele Probleme gab. Ich sag mal, wir hatten da eine Patchwork-Familie und das war alles nicht ganz so einfach. Und irgendwie war es dann so, dass es also auch von der Beziehung her etwas schlechter wurde und weiß nicht, und an einem Tag habe ich dann so gedacht, guck mal so im Internet, surf mal so rum und dann habe ich ihn durch Zufall gefunden auf eine Plattform und dann haben wir uns dann praktisch wieder kennengelernt, neu kennengelernt und sind dann zusammengekommen. Wie lange liegt das jetzt zurück? Ein Jahr ungefähr. Hast du deine Familie verlassen? Ja. Ja, ich wohne jetzt mit meinem Lebenspartner zusammen. Und die Kinder? Eine Tochter, die wohnt 300 Kilometer entfernt, aber wir haben ein sehr gutes Verhältnis und ich habe die Wohnung. Aber die ist auch schon erwachsen wahrscheinlich. Ja, die ist 20, ja. Die ist schon groß. Seit einem Jahr mit der alten Liebe zusammen. Genau. Also mit der alten Liebe nicht, aber die damals eine große Liebe für dich war. Ja, und auch eigentlich noch ist, ja, richtig. Ist es denn heute so, dass er dich genauso liebt wie du ihn? Ja, ich glaube fast noch mehr, aber wir haben jetzt leider einen sehr, sehr großen Schicksalsschlag erlitten und zwar ist er sehr, sehr schwer erkrankt. Ja, und das macht natürlich die Beziehung jetzt sehr, sehr schwer dann auch, ne? Was ist passiert? Welche Erkrankung hat er? Ja, also er hat eine sehr, sehr schwere Kleinhirnerkrankung. Aber man weiß nicht, in welche Richtung es geht. Eine Kleinhirnerkrankung? Ja. Was bedeutet das? Das bedeutet alles, was mit der Motorik zu tun hat, wie jetzt laufen, sprechen, alles, die Grobmotorik, die ist nicht mehr so richtig, funktioniert nicht mehr richtig. Das heißt, er sitzt schon im Rollstuhl? Ja, so fast, ja, genau. Kann sich kaum mehr richtig selbst behelfen. Genau. Also fast ein Pflegefall. Ja, richtig, genau. Und jetzt weiß ich auch nicht, letztendlich habe ich alles aufgegeben. Ja, und jetzt weiß man natürlich nicht, wie es weitergeht, ne? Was heißt, man weiß nicht, wie es weitergeht? Ja, in welche Richtung? Wird es ein Pflegefall? Wird es... Es gibt keine Hoffnung auf Besserung wieder? Nee, eigentlich nicht, nein. Nee. Jetzt kann man halt nur noch sehen, dass, was heißt, kann man nur sehen, aber man ist, oder er ist kräftig am Arbeiten und versucht auch was zu tun, aber... An sich. Ja, genau, aber es ist natürlich auch sehr schwer und dann kommen halt auch bei mir die Gedanken immer, war es jetzt letztendlich die richtige Entscheidung, ist das das, was ich gewollt habe oder ist es das Leben, was man leben will dann halt, ne? Ach so, das heißt, du stellst schon irgendwie in Frage, dass du deinen Mann verlassen hast? Ja, manchmal schon, ja. Und jetzt bei ihm bist? Bitte? Und jetzt eben bei ihm bist? Ja, weil mir fehlt auch so das Zuhause dann halt, ich fühle mich oft sehr einsam. Und ja, dann fragt man sich dann immer, war es dann doch richtig jetzt die Entscheidung oder willst du wieder zurückgehen, ne? Wie lange ist er jetzt schon erkrankt? Seit einem Jahr ungefähr. Ach, also praktisch seitdem ich hier eingezogen bin, kam sofort die Erkrankung. Du hast gerade gesagt, wir sind also ein Jahr zusammen. Ja. Das heißt, ihr habt kaum Zeit gehabt. Ein knappes halbes Jahr wahrscheinlich so. Und dann immer halt dadurch, dass wir auch so 300-400 Kilometer auseinander wohnten, war es natürlich auch schwierig, dann von der Arbeitszeit her sich zu treffen. Ne? Und die Zeit, die da war, die war sehr schön, aber dann kam direkt von dem Zeitpunkt, als ich hier eingezogen bin, dann diese furchtbare Krankheit. Würdest du so auch denken und das in Frage stellen, eventuell, wenn er gesund wäre? Glaube ich nicht, nein. Das macht schon sehr viel aus, so eine Krankheit. Wir gehen nicht mehr weg, wir sind nur noch zu Hause und das ist schon sehr, sehr schwer dann halt, ne? Nicole, ich muss sagen, dass mich das ziemlich erschüttert, was du da sagst. Ja, das ist auch ganz traurig. Ja, nicht allein das Schicksal deines Freundes. Mhm. Das ist natürlich traurig. Mhm. Ich bin traurig über das, was du sagst. Was würdest du mir denn empfehlen? Mein Gott, das kann man ja nicht empfehlen. Ich finde ja, wenn man jemanden liebt, ja, dann liebt man den auch, wenn er krank ist. Und dann hält man auch zu dem. Und dann läuft man nicht weg, wenn man denkt, ach, ich hätte gerne einen gesunden Mann und will schön Eis essen gehen und ein tolles Leben führen. Ja, das denke ich ja auch. Deswegen kommen diese Gedanken auch nicht oft vor. Und dann denke ich immer, ja, irgendwie wird es dann schon weitergehen, ne? Aber manchmal kommen halt diese Gedanken. Das ist halt so. Weiß er das? Ja. Das muss ihn doch, wenn ich mich jetzt in seine Situation versetze, muss das doch für ihn ganz schmerzlich sein. Ja. Das heißt doch für ihn, die will mich nur gesund. Ja, das könnte sein, ja. Das heißt das im Klartext. Wir reden da auch nicht so drüber. Das heißt, bei jeder Verschlechterung der Krankheit hat er ein schlechtes Gewissen, weil er dir noch mehr zumutet oder er hat Angst, dass du ihn verlässt. Das könnte sein, ja. Liebst du ihn denn überhaupt noch? Ja, doch. Ich liebe ihn noch, ja, sicher. Aber die Liebe ist anders geworden. Das ist jetzt so eine Fürsorglichkeit auch in vielen Dingen, ne? Ja, aber das meinte ich gerade damit. So ist das dann nun mal, wenn man in Liebe zusammengekommen ist und dann kommt so ein Schicksalsschlag, dann verwandelt sich die Liebe. Natürlich, da hast du recht, dann ist sie vielleicht auch bisweilen mehr Fürsorge, aber das ist dann der Lauf der Dinge und das Schicksal. Ich bin immer ganz fast schon wütend, wenn mir hier Leute erzählen, dass sie eine schwere Krebserkrankung haben und dass ihre Partner sie verlassen haben wegen der Erkrankung. Ja, das ist schlimm, ja. Dann denke ich immer, was sind denn das für Beziehungen, was sind das für Menschen, die nur Gesunde haben wollen? Ja, deswegen sage ich das. Ja, das kommt mir auch oft. Ich hab solche Fälle auch schon erlebt. Andererseits, wenn du das wirklich tief so empfindest, dann kann man das kritisieren und kann das aburteilen. Aber dann ist es so. Und dann kannst du ja auch nicht gegen deine starke Emotion mit ihm zusammen sein. Das ist ja auch schlimm. Dann macht ihr euch ja gegenseitig das Leben zur Hölle. Aber es ist ja wie bei allen Dingen des Lebens. Man kann sich so gehen lassen in seinen Empfindungen. Und es gibt ja auch Empfindungen, gegen die man angehen sollte. Ich weiß nicht, ob du das schon genug gemacht hast. Ja, das kann ich jetzt auch so gar nicht so. Weißt du, ich habe jetzt auch durch den neuen Job und alles, da hat man auch nicht immer so viel Zeit nachzudenken. Du bist einfach in so einem Trott drin und lenkst dich auch ab und denkst dann halt auch, irgendwie geht's immer weiter, denkst du dann halt auch, ne? Du machst immer so weiter. Weißt du, ich finde, es ist immer schlimm und es verschwierigt das Leben immer, wenn man sich an dem noch Besseren vergleicht, wenn man sich mit dem noch Besseren vergleicht. Mhm. Also wenn man sich in deinem Fall jetzt Gedanken macht, ach, wie toll wäre das, wenn ich jetzt gesund wäre. Mhm. Ja, das stimmt. Das darf man nicht machen. Man muss das so, das ist ja wirklich ein, akzeptieren. Ja, das ist ein Schicksal, das muss man akzeptieren. Und wenn man das akzeptiert, kann man ja vielleicht auch zu einer neuen, anderen, veränderten Form der Liebe wiederfinden. Hat er denn jetzt für, das habe ich gerade nicht verstanden, hat er für dich jetzt auch jemanden verlassen? Ja, damals schon, ja. Aber die Beziehung war wohl dann auch nicht so... ja, so intensiv. Das war vielleicht so mehr oder weniger eine Wochenendbeziehung. Hat er denn jetzt schon mal irgendwas angedeutet, dass er sich von dir trennen will, um dich nicht weiter zu belasten? Ja, trennen auf einen anderen Weg dann halt, ne? Wie? Ja, sich umzubringen oder so, ne? Hat er das angedeutet? Mhm. Ja. Gut, das ist natürlich auch wieder schlimm. Damit, das darf er auch nicht machen, so darf er dich nicht unter Druck setzen. Ja, das ist ganz schlimm, ne? Also das. Ich denke da auch mal dran. Wenn ich dann abends von der Arbeit nach Hause komme, dann denke ich schon da dran. Hoffentlich ist er noch, ja, hoffentlich ist er da, ne? Mhm. Das ist auch so schlimm, weißt du, das ist so schlimm, wenn man so Menschen sieht und der so zerbricht dann halt, ne? Welche Lebenserwartung hat er? Ich weiß es nicht. Wir wissen es nicht. Ich weiß es nicht. Er war jetzt in vielen Kliniken und man weiß es nicht. Man weiß es nicht, aber reden wir jetzt von vielleicht noch einem Jahr oder vielleicht in der Glückheit 10 Jahren. Ja, also nach dem Krankheitsbild jetzt zu urteilen, könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es 10 Jahre sind. Ich weiß es nicht. Wir waren in vielen Kliniken und also zig Untersuchungen gemacht und die Ärzte wissen auch nicht, ne? Es gibt Krankheiten, ja, die sind halt nicht erforscht, ne? Nicole, wenn du wirklich tief in deinem Herzen diesen Mann eigentlich liebst, dann bleib bei ihm. Das wollte ich nur von dir hören, du mehr. Ja. Das finde ich schon. Gut. Ich hätte nie damit gerechnet, überhaupt, sag ich jetzt mal, mit dir mal zu sprechen. Das ist schon was ganz, ganz Besonderes. Mhm. Weil ich auch jetzt, sag ich mal, mit meinen Eltern und auch mit meiner Tochter so über alles gesprochen habe, aber irgendwo fehlte mir so dann nochmal von jemandem, so wie du es bist, nochmal so letztendlich dann nochmal eine Bestätigung. Mhm. Dann können wir das Gespräch beenden. Ja. Dann danke ich dir, Domian, und sehr gerne. Bist ein ganz toller Mensch. Ich wünsche euch viel Glück und alles Gute. Danke, Domian. Tschüss. Tschüss. Und hier ist die Jennifer. Stimmt das? Ja, Jennifer. Hallo. Hallo, Jennifer. Du bist 26? Ja. Ja. Hallo. Jennifer, über was reden wir? Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist Kindesmisshandlung. Kindesmisshandlung? Ja, und zwar wurde ich als Kind misshandelt. Jetzt nicht irgendwie sexuell, sondern ja, psychisch, würde ich sagen. Also nicht sexuell, eher psychisch. Ja. Mhm. Wie alt warst du, Jennifer? 5. Und wie lange hat das angedauert? Ja, bis ich 8,5 war. Was genau hat... Ich wurde in den Keller gesperrt, in den Heizkeller. Also das war halt sozusagen mein Lebensraum. Und man hat mir die Essensaufnahme verweigert. Mhm. Also man hat mir nichts zu essen gegeben. Wer ist Mann? Deine Mutter, deine Eltern? Es war eine Pflegefamilie. Mhm. Eine Ärztefamilie. Ärztefamilie? Ja, Kinderärzte, um genau zu sein. Jennifer, kleine Frage. Sprichst du mit einer Freisprechanlage? Ja, ja. Könntest Soll du... ich aufmachen? Ja, bitte, dann kann man dich besser verstehen, ja. Ja. Besser? Ja, viel besser. Mhm. Okay. Also du warst in einer Pflegefamilie, in einer Ärztefamilie. Mhm. Und dann haben die dieses kleine Mädchen in den Keller gesperrt und haben ihm nicht mehr was zu essen gegeben. Ja, also am Anfang war es halt so, die hat mir, Entschuldigung, die haben mir einen Teller Haferschleim hingestellt. Mhm. Und das mochte ich nicht essen. Mhm. Es war auch ungezuckert, also da war nichts, gar nichts. Ich meine, welches Kind mag das? Mhm. Und während die alle um mich rum saßen und echt kredenzt haben, sollte ich diesen Haferschleim essen. Ich mochte das nicht. Mhm. Dann haben sie es weggestellt und haben gesagt, du isst das auf, selbst wenn da so dick Schimmel drauf ist. Also haben dann halt so eine Schimmel, ne? Also mit den Fingern halt die Dichte gezeigt. So. Mhm. Ja. Und das ist auch der Fall. Wie lange haben Sie dich denn jeweils in dem Keller eingesperrt? Ich war den ganzen Tag da. Den ganzen Tag? Ja. Jeden Tag? Jeden Tag. Und nur zum Essen bist du dann hochgekommen? Ich habe ja kein Essen bekommen. Naja, du hast gerade gesagt, die saßen neben dir und du hattest den Haferschleim. Also warst du oben? Ja, ja. Das waren die ersten Tage halt. Ja, bis ich das. Ich habe es ja verweigert. Ich mochte das ja nicht essen. Und, aber ja, das hält ja gar kein Mensch aus, 3 Jahre. Nein, ich bin, also die Familie ist, die hatten selber 8 oder 9 Kinder. Ich weiß nicht genau, es waren auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele Kinder und sie waren insgesamt alle sehr korpulent. Mhm. So, und die saßen abends auch gerne vor dem Fernseher und haben da geschlemmt und ne, Süßigkeiten und dies, das. Und wenn die dann ins Bett gegangen sind, habe ich mich halt nachts hochgeschlichen. Und hab mir halt das zu essen geklaut, was ich finden konnte. Also die hatten dich nicht eingesperrt, also die Tür nicht abgeschlossen im Keller? Das nein, nein, die Tür war offen, aber ich durfte halt nicht rauskommen. War das wirklich so ein Keller, wie man ihn sich vorstellt, mit Gerümpel und Nee, der Kellerraum war komplett leer. Und dahinter ging es dann zu dem Heizungskeller und ja, da sollte ich dann halt drin schlafen, ne? Habe ich eine Wolldecke bekommen und ein kleines Kissen und ja. Aber das heißt ja, dass du warst 3 Jahre in einem Keller eingesperrt. Mhm. Man hat dich, du bist nie mal raus in die Luft gegangen, in die Sonne. Nicht, dass ich mich erinnern kann. Aber da warst du doch schon hinterher schulpflichtig mit 8 Jahren oder vorher schon. Wie ging das denn? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Das ist halt das, woran ich mich absolut nicht erinnern kann. Ich kann mich nur noch an diesen verdammten Keller erinnern und an diese. Ich weiß nicht, wie man Kindern sowas antun kann. Ich war ja auch nicht das Einzige. Sie haben ja auch, wenn ich mich nicht, ich hatte ziemlich Angst vor Spinnen oder ich habe auch immer noch ziemlich Angst vor Spinnen. Die haben sich die dickste Spinne gesucht, haben die in eine Glaskaraffe gepackt und ja, wenn ich mich nicht schnell angezogen habe oder so, dann haben die halt diese Karaffe geholt und mir vor die Nase gestellt und also wirklich mit haben diese, vor allem, was ich Angst hatte. Haben diese Menschen dich auch geschlagen? Nein, nicht, dass ich mich daran erinnern kann. Nee. Ich versuche mir gerade das immer noch vorzustellen, dass man ein kleines Kind vom 5. bis 8. Lebensjahr permanent im Keller einsperrt. Du hast nie mal in einem Sandkasten, du hast nie mal gespielt draußen. Nee, nicht, dass ich mich erinnern kann, nein. Nein. Also danach ist klar. Du hast gesagt, bis zum 8. oder 8,5 Lebensjahr ungefähr. Mhm. Was ist denn dann passiert, nachdem du 8,5 warst? Also die letzte Situation, an die ich mich erinnern kann, ist, wir haben irgendwann die Sachen, die ich nicht aufgegessen habe und nicht aufgetrunken habe, die habe ich unter der Treppe versteckt. Wir hatten also ganz viele Kisten und weiß ja, so mega viele Bananenkisten halt. Und da habe ich die Sachen zwischen versteckt. Mhm. Und die hat man irgendwann aufgeräumt und die Sachen gefunden. Dann hat die Mutter das alles auf den Tisch gestellt. Und hat gesagt, sie bleibt so lange neben mir sitzen, bis ich alles aufgegessen und ausgetrunken habe. Und das nächste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass dieser Mann in die Tür kam, also in die Wohnung reinkam von denen. Und ich dem einfach noch weinend in die Arme gelaufen bin. Und der hat mich auch direkt mitgenommen. Wohin mitgenommen? Ja, ich glaube, ich war erst mal bei dem Jugendamt dann irgendwo. Und dann bin ich in eine Pflegefamilie gekommen, die für eine Jugendwohngruppe gearbeitet hat, speziell für diese Gruppe. Moment mal, der Mann, dem du da in die Arme gelaufen bist, war doch der... Das war ein Sozialpädagoge. Ach so, das war nicht der Mann des Hauses. Nein, um Gottes Willen, nein. Das heißt, du bist dann nach diesem Vor... Aber das habe ich nicht verstanden. Dieser Mann kam dann plötzlich in das Zimmer rein? In die Wohnung, ja. Das ist halt... Ne, das sind halt nur noch die Sachen, an die ich mich erinnern kann. Und dann hat man dich aus dieser Familie rausgenommen? Ja. Und du bist dann woanders untergekommen? Und da war es besser? Ja. Definitiv, ja. Weißt du denn, du bist heute 26, so sehr lange ist das auch noch nicht alles her. Weißt du, ob diese Familie zur Rechenschaft gezogen wurde? Nein, ich weiß nicht. Und genau das ist auch meine Befürchtung. Ich hab selber zwei Kinder und ich habe einfach Angst, dass die weiterhin Kinder bekommen. Also dass die weiterhin die Pflegekinder aufnehmen oder... Ich weiß gar nicht, was damals mit denen passiert ist, ob die das, also ob die mich da überhaupt bewusst rausgeholt haben oder, das weiß ich alles nicht. Weißt du denn, wo diese Pflegefamilie gewohnt hat? Weißt du das? Ja. Das weißt du. Ja gut, aber du könntest, es wäre doch ein leichtes, wenn du dich heute an das Jugendamt dieser Stadt wenden würdest. Dem Jugendamt diese Geschichte erzählst du, die du mir erzählt hast. Mit dem Hinweis, wo diese Familie wohnt, dann können die ganz schnell ausfindig machen, wer das war. Ja, natürlich. Mein Problem ist einfach, dass, wie gesagt, das sind Ärzte so und sie haben mich auch nicht, soweit ich weiß, noch nicht geschlagen oder irgendwie so, dass man das sehen kann, sondern sie haben es echt psychisch gemacht. Und das ist halt irgendwie eine Sache, die kann man so. Hallo? Also das kommt dann halt im Alter. Da war gerade eine Störung in der Leitung. Würdest du sagen, das kann man so schwer nachweisen. Ich verstehe schon. Ich verstehe schon, Jennifer. Aber dennoch finde ich, das ist auch deine Pflicht, das zu melden. Aber du machst dir persönlich auch Sorgen, dass die vielleicht eventuell immer noch Kinder aufnehmen, um andere zu schützen. Nimm Kontakt mit dem Jugendamt auf. Ob man die noch zur Rechenschaft ziehen kann, wie auch immer, weiß ich alles gar nicht. Aber auf jeden Fall wäre dann ein Fokus auf diese Familie gelegt, dass man da besonders hinguckt, wenn eine solche Anschuldigung schon mal im Raum steht. Ja. Das hast du bisher noch nicht überlegt zu machen. Nee, ich habe mich nicht getraut, weil ich... Also... Ich keine Ahnung, das sind halt Ärzte, das macht mir irgendwie Angst aus. Die Tatsache, dass es Kinderärzte waren und die können Menschen sowas tun. Wie kann man einem Kind sowas antun? Das geht mir in meinen Kopf nicht rein. Nun hast du schlimme Sachen erlebt und wir ahnen, was das mit einem kleinen Kind macht. Das ist ja ungeheuerlich, was da geschehen ist. Hast du denn im Laufe der letzten Jahre dir mal psychologische Hilfe gesucht, um das zu verarbeiten? Ja. Nein, die spezielle Sache nicht. Ne, ich bin ja auch in diese Pflegefamilie gekommen aufgrund, dass mit meinen Eltern, also mein Vater ist früh verstorben, meine Mutter war suchtkrank, die konnte sich nicht um mich kümmern und das waren dann erst die Sachen, die ich so verarbeiten musste. Ach so, das heißt, du warst bei einem Therapeuten. Und du hast bei dem Therapeuten das nicht erzählt, von das, was du mir gerade erzählt hast? Nicht alles, nein. Ja, aber ein bisschen kann man ja nicht erzählen. Da müsste der Therapeut ja sofort nachhaken, weil das ist ja so ungeheuerlich. Ja, das ich sollte nur so klein, das war bei dem Vorstellungsgespräch da irgendwie, also ich habe mich dann irgendwann selbst eingewiesen, ne? So bei den ganzen Erlebnissen ist das ja auch irgendwann klar. Und ja, aber das... Dann gab es halt dieses Vorgespräch mit dieser Psychologin. Die ist halt auf alle Themen eingegangen, kurz. Und das sollte dann die nächsten Wochen weitergeführt werden. Aber ja, ich war dann 4 Tage dort und wir haben halt nur, also immer wenn ich mit jemandem sprechen wollte, war gerade zufällig kein Psychologe vor Ort. Und die haben mich dann auch, bei Bedarf könnte ich ja Medikamente nehmen und das wollte ich dann aber irgendwie auch nicht. Jennifer. Ich finde, dass du ganz, ganz, ganz, ganz dringend Hilfe brauchst. Gute psychotherapeutische Hilfe. Da wirst du jetzt von meiner Psychologin, der Heike, beraten, was du tun solltest und könntest. Ja. Das ist das eine. Und die Informationen an das ins Jugendamt, das könntest du vielleicht ja dann sogar mit deinem Psychologen besprechen, wie du das am besten angehst, damit dich das nicht zu sehr belastet. Aber es sollte auf jeden Fall publik gemacht werden, das finde ich schon. Ich bitte dich aufzulegen, Jennifer, und du wirst gleich von Heike, meiner Psychologin, zurückgerufen. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke schön. Tschüss. In der Technik heute Nacht Moritz Güldenring. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Gute Nacht, bis dahin.